Text 21. Im Kontext 21 Programmaustausch Geschichte wird gemacht. Die Sendereihe der Geschichtsredaktion von Radio Unerhört Marburg. Geschichte wird gemacht. Die Radiosendung gegen das Vergessen. Heute 1959, Revolution in Kuba. Im Teil 2 geht es uns um Rassismus in der Revolution und um die revolutionären Sozialreformen. Ich begrüße euch ganz herzlich zum zweiten Teil unserer Sendung rund um die kubanische Revolution. In der letzten Sendung haben wir euch was zu der Situation der Frauen vor und nach der Revolution erzählt, im zweiten, und dann daran anschließend so einen allgemeingeschichtlichen Überblick gegeben. Heute wenden wir uns jetzt dem Rassismus zu, also was sich da vor und nach der Revolution geändert hat. Und als einen zweiten größeren inhaltlichen Teil wenden wir uns den Sozialreformen zu, die unmittelbar nach der kubanischen Revolution 1959 in Gang gebracht worden sind. Als einen Ausblick wollen wir dann nochmal einen Blick auf die Periodo Especial bringen. Und zum Einstieg von dem zweiten Teil hören wir jetzt einen Ausschnitt von der Rede von Fidel Castro von 1953. Die Geschichte wird mich freisprechen. Von so großem Elend kann man sich nur durch den Tod befreien. Und dazu hilft den Kindern der Staat wohl. 90% der Landkinder werden von Parasiten verschlungen, die sich von der Erde durch die Nägel der bloßen Füße übertragen. Die Gesellschaft reagiert betroffen auf Nachrichten vom Überfall oder Mord an einem Lebewesen, bleibt aber verbrecherischerweise gleichgültig beim Massenmord von Abertausenden von Kindern, die jedes Jahr durch den Mangel an Geld sterben oder mit dem Tode kämpfen, vor Schmerzen wimmern und in deren Augen mit dem Glanz des Todes in die Unendlichkeit zu blicken scheinen, so als ob sie für den menschlichen Egoismus um Verzeihung beten oder darum, dass Gott sie nicht verfluchen möge. Und wenn ein Familienvater nur 4 Monate im Jahr Arbeit hat, wovon kann er seinen Kindern Kleidung und Medizin kaufen? Sie werden rachitisch heranwachsen, mit 30 Jahren keinen gesunden Zahn mehr im Mund haben. Sie werden 10 Millionen Reden gehört haben und schließlich an Elend und Verzweiflung sterben. Der Zugang zu den staatlichen und hoffnungslos überfüllten Krankenhäusern ist nur mit Empfehlung einer politischen Persönlichkeit möglich, die wiederum von den armen Teufeln und seiner ganzen Familie Stimmen fordern wird, damit in Kuba alles gleich oder noch schlechter geht. Fidel Castro war als Chef einer revolutionären Bewegung angetreten, dass eben in Kuba nicht alles gleich bleibe oder schlechter würde. Das hat er ja gerade in dem Zitat gesagt, haben wir gehört. Im Bereich des folgenden Themas, also zu Rassismus, hat sich sehr deutlich was getan. Also da hat er so quasi seine Versprechen eingelöst. Auch dann hat sich sehr viel getan, wenn sich noch etwas mehr hätte tun können. Die erste sehr deutliche Veränderung ist, dass Antirassismus sofort ein Thema ist, das auf der Tagesordnung der Regierung steht. Das heißt, vorher wurde das mehr oder weniger ignoriert, war per Verfassung verboten und damit war quasi keine Diskussion drüber, konnte sein, was wollte. Jetzt steht's wirklich auf der Tagesordnung. So 22. März 1959, also kurz nach der Revolution, keine 3 Monate nach, hält Castro in Havanna eine Brandrede gegen Rassismus. Die übelste Form rassistischer Diskriminierung ist das Fernhalten der Schwarzen von der Arbeit. In aller Fairness muss ich sagen, dass es nicht nur die Aristokratie war, die diskriminierte. Es gibt Menschen von sehr niedriger Herkunft, die auch diskriminieren. Es gibt Arbeiter, die dieselben Vorurteile hochhalten wie irgendeine reiche Person. Wie recht Castro damit hatte, dass Rassismus nicht nur was von Reichen ist, zeigt sich auch direkt an den Konsequenzen der Rede, die er da gehalten hat. Es ist nämlich ein richtiger Sturm der Entrüstung unter vor allem, wie sagt man so schön, kleinbürgerlichen Weisen aufgetreten, die jetzt der revolutionären Regierung vorgeworfen haben, Schwarzen würde jetzt plötzlich privilegiert werden. Da kam dann auch so die Parole dran, dass man weder schwarz noch rot sein wollte. Wegen der Kampagne quasi, also es ist nicht irgendwie eine groß organisierte Kampagne oder so, sondern es ist einfach so ein Stimmungsausdruck in Kuba, der zudem auch den existierenden Rassismus noch beweist nebenbei. Also wegen der Kampagne sah sich Castro gezwungen, eine Woche später gleich nochmal sich zu äußern, und zwar genauso grundsätzlich. Dabei hat er betont, dass niemand gezwungen werden würde, auch nur mit irgendjemand zu tanzen. Und weiter. Sie mussten die Autos waschen, Schuhe putzen und betteln. Sie konnten sich die Schule nicht leisten. Und nun wird ihnen unterstellt, dass sie besser gestellt wären als diejenigen, die in Paris studierten. Also an der Rede, die er rund um 29. März, die Daten widersprechen sich da, Fidel Castro gehalten hat, zeigt den deutlichen Elan oder den deutlichen Antirassismus, den die Regierung sich da vorgenommen hatte. Etwas zurückgenommen ist er natürlich, also es wird Rücksicht genommen auf Befindlichkeiten in Kuba selbst, um das mal so auszudrücken. Nichtsdestotrotz profitieren natürlich die Afro-Kubanerinnen von den Sozialreformen, auf die wir später zurückkommen, so überdurchschnittlich, wie sie vorher unterprivilegiert waren. Das ist vielleicht auch der Punkt, weshalb man nochmal einen Blick in die Geschichte werfen sollte. Nämlich, ich hatte ja angedeutet, dass im 19. Jahrhundert sich so ein Nationalverständnis herausgebildet hat, das nicht nach Hautfarbe differenziert. Allerdings, das Nationalverständnis kam ja nicht ganz durch mit dem Eingreifen der US-Regierung, das hatte ich auch angedeutet, gibt sowas wie eine Überformung der kubanischen Gesellschaft, der kubanischen Politik, und die ist auch ganz klar im Bereich des Rassismus zu verstehen, der dann schon in gewissem Weise im Widerspruch zum kubanischen Selbstverständnis steht. Castro hat es 1975 folgendermaßen gefasst. Mit der US-Dominanz Kubas wurde Rassendiskriminierung, die insgesamt durch das Blutvergießen auf dem Schlachtfeld der Unabhängigkeitskriege überwunden sein sollte, besonders akut. In den Parkanlagen vieler Städte konnte man den schändlichen Anblick von getrennten Gebieten für Schwarze und Weiße beobachten. Viele Bildungseinrichtungen, wirtschaftliche, kulturelle und Erholungseinrichtungen wurden für Schwarze geschlossen. Ihnen wurde das Recht auf Bildung, Arbeit, Kultur und, was bedeutender ist, die Menschenwürde verweigert. Wie sich die politische Überformung in Rassismus ausdrückt, hat man ja gerade so ganz grob von Castro nochmal gehört. Es gibt aber auch noch ein paar weitere wichtige Punkte. Ich will zwei konkrete Beispiele bringen. Zum einen auf der politischen Ebene. Auch schon mehrfach erwähnt, dass Rassismus verboten wurde, auch in der Verfassung von 1901-2, also in der ersten kubanischen Unabhängigkeitsverfassung, war das Verbot drin gegen Rassismus. Allerdings, und das ist dann wieder die Tücke des Objekts, wurde das Verbot eigentlich nur gegen Afro-Kubanerinnen angewandt. Ich bringe ein Beispiel, weil das natürlich schon zu erklären ist. Wir hatten ja gehört, dass die Revolution quasi den Kubanerinnen und Kubanern geklaut wurde. Insbesondere darunter haben gelitten Afro-Kubaner, die aus Militär und so weiter verdrängt wurden und aus öffentlichen Ämtern nicht aufgenommen wurden und so. Bis 1912 hatten sich dann so Veteranen von dem Unabhängigkeitskrieg zusammengetan in eine Partei, die allerdings nur für Schwarze, also nur für Afro-Kubanerinnen offen war. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, an dem politischen System Kubas teilzunehmen. Quasi auch die Früchte der Unabhängigkeit zu genießen, könnte man sagen, das ist ja gut berechtigte Forderung. Oder ich würde sagen, das ist eine berechtigte Forderung. 1912 hatten die zum bewaffneten Demonstration aufgerufen. Das heißt, sie haben dazu aufgerufen, mit Waffen Demonstrationen zu machen durch Havanna und Santiago de Cuba. Allerdings haben sie keine Schießerei. Sollte ausdrücklich friedlich sein, aber zeigen, dass man was machen kann, wenn man wollte. Die Bewegung und die Demonstration wurde mit Hilfe der USA, also die haben US Marines hingeschickt, Elitesoldaten, sehr blutig niedergemacht. Also da sind über 10.000 Tote schließlich liegen geblieben. Der Zweck, der so offiziell angegeben wurde, die politische Stabilität zu genießen, Klammer auf, die USA soll ihren Einfluss behalten, Klammer zu, und die politische Legitimität, diese antirassistische Bewegung einzumachen, war, die Bewegung sei rassistisch gewesen. Also so kann man dann, so ist ein deutliches Beispiel, wie Antirassismus-Paragraphen auch rassistisch gewendet werden können. Gut, zur selben Zeit aber, und das ist vielleicht im Vergleich noch wichtig, gab es in ganz Kuba eine ganze Menge von Hotels und Bars, Clubs, Strände und so weiter, die eben für Afrokubanerinnen, für Schwarze überhaupt nicht offen waren. Die wurden nicht mit dem Paragraphen geschlossen, sondern die sind einfach weiter betrieben worden. Das ging selbst so weit, dass der schon erwähnte Diktator Batista in den 40er, 50er Jahren, weil er selbst nicht nur weißer Herkunft war, sondern auch chinesische und afrokubanische Vorfahren hatte, in den Yachtclub von Havanna nicht Mitglied werden konnte. Also deutlich rassistische, die sogar bis in die Regierungsspitze zeigen. Das zweite Beispiel, was ich bringen wollte, ist eher auf der kulturellen Ebene, nämlich der Separatismus setzt sich auch da fort in kulturellen Erscheinungen. Das heißt, auf den zum Beispiel Gazetten, auf den Illustrierten, vorne drauf auf den Titelbildern waren eigentlich nur weiße Personen zu sehen. Also nur Weiße waren zu bewundern, so Stars von Kuba und irgendwoher oder so. Auch die Geschichte, die wurde als weiße Kolonialgeschichte geschrieben. Im Prinzip waren Afrikaner und Afrikanerinnen nicht Leute, die Geschichte gemacht haben, sondern die Objekte der Geschichte waren. Mehr nicht. Es war auch allgemein anerkannt, dass Afrokubanerinnen weniger Bildung bräuchten und dass ihre Kultur mehr oder weniger archaisch war. Also so eine richtige Abwertung. Das bedeutet letztlich, dass in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Afrokubaner und Afrokubanerinnen, vor allem Afrokubaner, als Arbeitstiere gut waren, zudem in Konkurrenz zu aus Jamaika geholten Saisonarbeiter. Das drückt ja die Löhne. Je mehr Konkurrenz, desto billiger die Löhne. Und andererseits, wie das auch Valterio Carbonell, ein afrokubanischer Sozialwissenschaftler, ausgedrückt hat, waren die Afrokubanerinnen, also Frauen, zudem noch als Sexobjekte gut. Das zeigt sich auch in den Bordells von Havanna, wo eine ganze Menge von afrokubanischen Frauen Prostituierte waren. Oder auch an dem Kabarett Tropicana, das ich auch schon erwähnt hatte, wo auch so folklorisierte afrokubanische Tänze aufgeführt wurden, zur Belustigung von weißen Herren. Vor dem Hintergrund brachte die Revolution natürlich den Afrokubanerinnen eine riesige Menge, das ist völlig klar. Also das ist sicher weniger in dem kulturellen Bereich, in dem zweiten Bereich. Also auf der Titelblätter blieben weiterhin Weiße und die Religiosität wurde abgewertet, das Tropicana nicht geschlossen und so weiter. Und auch die kulturellen Wertigkeiten waren weiterhin europäisch geprägt. Ein sehr deutliches Beispiel ist, dass so in dem Bild des aufrechten Revolutionärs Che Guevara als der weiße disziplinierte Mann so die Symbolfigur war, nach dem sich alle zu richten haben, was in Kuba dann quasi als direktes Gegenstück gefasst wurde zu Afrokubanerinnen, die eher trieb- und genussorientiert wären. Es schwingt also doch ziemlich mit, dass Afrokubanerinnen, Afrokubaner weniger revolutionär wären wie die Weißen. Das ist so quasi eine Tradierung von Rassismus, keine bewusste. Allerdings gab es auch in der Revolution Kritik an der Richtung. Valterio Carbonell, ich hatte ihn gerade schon erwähnt, ist ein afrokubanischer Sozialwissenschaftler, der auch in der Revolution arbeiten konnte und revolutionär war selbst, hat zur eigenen Geschichtsschreibung der Revolution Folgendes gesagt. Wir würden gut daran tun, uns an die reale Geschichte zu erinnern. Eine Geschichte, die von Politikern, Professoren und Historikern gefälscht wurde. Die Bourgeoisie begründete ihre Autorität nicht nur in der ökonomischen und politischen Macht, sondern auch in der Macht der Lügen ihrer gebildeten Menschen. Und darüber hinaus werden bis heute diese Lügen als Wahrheiten gehalten. Sogar von denjenigen Revolutionären, die sich der Befreiung des Landes von der bürgerlichen Herrschaft verschrieben hatten, es aber nicht schafften, sich selbst von der Macht der bürgerlichen Ideologie zu befreien. Wie Valterio Carbonell das ganz konkret gemeint hat, hat er selber auch beschrieben. Folgendes Beispiel ist aus dem gleichen Artikel, den er geschrieben hat. Die religiösen Organisationen der Afrikaner und Afrikanerinnen in Kuba waren nicht nur das effektivste Instrument, um die kulturellen Traditionen der Schwarzen zu erhalten. Sie waren ebenso bedeutend als politische Organisationen gegen die Sklaverei. Die geheime religiöse Natur dieser Organisationen verbarg ihre reale politische Rolle. Sie hatten kein niedergeschriebenes Programm. Tatsächlich funktionierten sie als politische Organisationen im Untergrund. Gut, jetzt hatten wir so eher die kritischen Sachen in Sachen Rassismus, wo in der Revolution auch ein paar Sachen tradiert wurden, zumindest anfänglich. Die andere Seite aber, ich hatte es schon mehrfach angedeutet, ist schon, dass die Afrokubanerinnen und Afrokubaner in die kubanische Gesellschaft, in die Revolutionäre, sehr gründlich integriert wurden. Das fängt an bei Bildung, über Alphabetisierung, das geht hin bis zu Arbeitsplätzen, längere Vertragsdauer von Arbeitsverträgen, auch politische Beteiligung an den Basisorganisationen und so. Und zwar auch dann, wenn an der oberen Ebene, also in der Leitungsebene, ganz wenige Afro-Kubanerinnen sind. Ich nenne die beiden, die mir bekannt sind. Das ist einmal Juan Almeida, der ist in der Regierung stellvertretender Armeechef, war auch schon Kommandant in der Revolution. Und zum anderen ist es ein Lázaro Peña, der ist lange Zeit Chef der Gewerkschaftsbewegung gewesen in Kuba. Wie sehr das positiv auch aufgefasst wurde von Afro-Kubanerinnen, zeigt auch das folgende Zitat von Maria Caridad. Der arme Fidel. Ich achte ihn sehr. Aber nie zuvor hat ein Präsident etwas für uns getan. Ich sage Ihnen, wenn die Revolution gestürzt würde, hätte das schlimme Folgen. Viele Schwarzen leben wie nie zuvor. Abschließend zu dem Teil zu Rassismus wollen wir jetzt von einer afrokubanischen Gruppe, nämlich Synthesis, ein Stück hören. Synthesis hat 1993 eine CD veröffentlicht, auf der sie afrokubanische Gottheiten besingt. Das ist auch so ein kleiner Hinweis darauf, dass da nicht alles bleibt, wie es war, sondern dass sich auch was bewegt. Ich wurde 1944 geboren, das heißt 15 Jahre vor dem Triumph der Revolution. Und diese 15 Jahre erlebte ich auf dem Land, arbeitend mit meiner Familie als Landarbeiter, ungeachtet meines Alters. In unserem Land war das Niveau des Elends sehr hoch. Wir Kinder alle mussten arbeiten, um leben zu können. So erlangte ich etliche Kenntnisse in der Landwirtschaft, was aber nichts mit einer, wir könnten sagen, höheren Schulbildung zu tun hat. Wir gelangten nur bis zur 7. Klasse. Mehr war nicht möglich. Mehr erlaubten uns die ökonomischen Verhältnisse nicht, in der meine Familie lebte. Nun, wir widmen uns der Arbeit. 1959, als die Revolution siegte, war das für uns eine grundlegende Veränderung des Lebens, des Elends, der Erniedrigung, der Ausbeutung, die wir kannten. Mit dieser Freiheit, die die Revolution gab, erhielt ich die Möglichkeit zu studieren. Ich trat sofort in die Schule ein, eine Schule, die sie in Kuba gründeten, um revolutionäre Intellektuelle auszubilden. Ich ging zu einer Theaterschule im Hotel Comodoro, was ein Hotel der Luxusklasse war, wurde die Schule eingerichtet, um der Jugendbildung zu ermöglichen. In diesem Moment war charakteristisch, dass die Bourgeoisie das Land verließ. Die Intellektuellen gingen praktisch alle in die USA und wir, die wir genauso jung waren wie die Revolution, wir lernten in dieser Schule. Wir verbrachten da ungefähr 18 Monate. Haben wir denn schon erwähnt, dass am 1. Januar 1959 die Revolution militärisch gesiegt hatte? Ich denke, das ist schon mal durchgedrungen. Dann kann man das ja jetzt kurz übergehen und quasi auf das eingehen, was die Leute so heute im Kopf haben. Also wenn man an Kuba denkt, ist es ja so, dass man eine kommunistische Regierung sich vorstellt, die in den Staaten des Warschauer Vertrags drin ist, die sehr stark marxistisch-leninistisch orientiert war. Wie auch immer man das jetzt letztlich bewertet und inwiefern auch die kubanische Regierung eigentlich durchweg einen eigenen Kopf hatte, müsste man sich fragen. Bis Anfang der 60er Jahre war das jedenfalls nicht so. Also die waren nicht so marxistisch-leninistisch, sondern vielmehr kann man sagen, dass es relativ klar war, dass sie eine sozialrevolutionäre nationale Befreiungsbewegung waren. Also das heißt, dass sie die Zustände in Kuba selbst als Ausgangspunkt für einen Widerstand und für ihre Politik genommen haben. Ein bisschen ist es ja auch deutlich geworden, gerade an dem Zitat von Abillo, wie die Zustände da waren und was denn da verändert werden sollte und was auch verändert worden ist. National war sie auch eben gerade deswegen, weil die Zustände in Kuba geändert werden sollten. Allerdings ist es nicht so, dass es jetzt ein ausschließlicher Bezug auf Kuba war. Man weiß ja auch, dass Kuba später sehr stark Befreiungsbewegung in Afrika und Lateinamerika unterstützt hatte. Gut, und wenn man von sozialen Verhältnissen spricht, dann ist damit auch mit gemeint so Menschenrechte, die auch anstanden, die Regierung wollte oder die revolutionäre Bewegung wollte, die auch verändern, zum Beispiel politische Freiheiten und so. Gut, wie gesagt, im Zentrum der kubanischen Revolution standen Sozialreformen, um die es uns jetzt im Folgenden geht, aber vorab noch kurz, Marek. Ja, da kann man nochmal kurz was zu den Einkommensverhältnissen sagen, wie die sich entwickelt haben in der kubanischen Gesellschaft. Also so ist beispielsweise für das Jahr 1953 ausgewiesen, dass die ärmsten 20% der kubanischen Gesellschaft über nur etwas mehr als 2% der Einkommen verfügten, während die reichsten 20% der kubanischen Gesellschaft in diesem Jahr über 60% der Einkommen verfügten. Schon 3 Jahre nach 1959 hatte sich das gehörig verändert. Da besaßen dann nämlich die ärmsten 20% bereits mehr als 6% der Einkommen und krasser noch die Veränderung bei den reichsten 20%, deren Anteil an den Einkommen war bis dahin schon auf nur etwas mehr als 40% abgesunken. Noch deutlicher wird das aber auch, wenn man das in den Vergleich mit anderen lateinamerikanischen Staaten einordnet. Ein Jahr vor 1959, also 1958, verfügten die ärmsten 40% in Kuba über nur 6,5% aller Einkommen. Und dieser Anteil stieg dann bis Ende der 70er Jahre auf ungefähr ein Viertel an. In Brasilien und Peru beispielsweise lag der Anteil der Einkommen, über die eben diese ärmsten 40% der Gesellschaft verfügten, in diesem Zeitraum 1960 noch deutlich höher als in Kuba. Aber während dann dort ja die Veränderung dahin ging, dass deren Einkommensanteil deutlich ausgeweitet wurde, sanken diese Zahlen für diese genannten Staaten Brasilien und Peru auf ja unter 10% dann jeweils ab. Ja, eines der zentralen Anliegen der kubanischen Revolution war die Erhöhung der Bildung der Bevölkerung von Kuba. So wurde dann bereits während des Aufstandes mit einer Art Alphabetisierungskampagne begonnen, in deren Verlauf schon ja gut 100.000 Einwohner eine grundlegende Bildung in Lesen und Schreiben erhielten. Und ja, die eigentliche Alphabetisierungskampagne wurde dann unmittelbar nach dem militärischen Sieg der Revolution 59 angeschoben, in deren Verlauf dann bis Dezember 61 die Zahl derjenigen, die nicht lesen und schreiben konnten, von ungefähr einem Viertel der Bevölkerung auf nur 4% gesenkt werden konnte. Daran beteiligt waren in den Städten und an den Arbeitsplätzen in Kuba ungefähr 270.000 Alphabetisadores, die sich zusammensetzten hauptsächlich aus Hausfrauen. Da wurde im ersten Teil schon mal darauf hingewiesen, welche große Rolle dabei die Federación de Mujeres Cubanas gespielt hat, beziehungsweise Angestellte und Facharbeiter, die sich daran beteiligten. Auf dem Land unternahmen diese Alphabetisierungsarbeit ungefähr 100.000 Brigadistas, die sich aus hauptsächlich Schülerinnen, Schülern, Studentinnen und Studenten zusammensetzten. Und ja, ungefähr im Dezember 61 wurde dann diese Initialkampagne quasi abgeschlossen. Die Alphabetisierungskampagne war eine sehr enge Verknüpfung von Bildungsarbeit in Bezug auf Lesen, Schreiben, Rechnen, aber gleichzeitig halt auch der Vermittlung von politischen Grundbegriffen oder Kenntnissen. Die UNESCO wertete genau diese Verknüpfung als ja so das Erfolgsgeheimnis der kubanischen Alphabetisierungskampagne, weil beide Teile der Bildung, die im Verlauf der Kampagne da vermittelt wurden, nicht voneinander zu trennen sind und gerade diese menschliche Beziehung zwischen denjenigen, die dort die Bildung vermittelten und denjenigen, die lernen wollten, das sei dann das Erfolgsgeheimnis schlechthin gewesen, weil sowas eben über das Radio beispielsweise nicht hätte stattfinden können. Nach Abschluss dieser ersten Alphabetisierungskampagne bemühte sich die kubanische Revolution dann ein Äquivalent der ersten drei beziehungsweise der ersten sechs Grundschuljahre anzubieten, und auch daran nahm eine ganz große Anteil der Bevölkerung teil. Es gab dabei auch gesonderte Frauenbildungsprogramme und parallel bemühte man sich durch den Neubau von Schulen die Bildungsmöglichkeiten zu verbessern. Da muss man wissen, dass vor dem Sieg der Revolution gerade in ländlichen Gebieten Schulen sehr oft fehlten. Es wurden Stipendien und Bücher bereitgestellt, um gerade eben auch den ärmeren Teilen der kubanischen Bevölkerung die Schulbildung zu ermöglichen, zu der sie vorher halt nur sehr schwierig Zugang hatten. Außer dieser Sekundarschulbildung, Moment, da müssen wir gerade noch eine Zahl einfügen vielleicht, so ein im letzten Schuljahr vor der Revolution gab es in ganz Kuba nur ungefähr 80 Sekundarschulen. Bis Anfang der 80er Jahre steigerte sich das dann auf fast 2000. Außer diesen Maßnahmen im Grundschul- und Sekundarschulbereich wurde dann auch die Universitätsbildung angegangen. Da waren bis 1959 Schwarze und Frauen deutlich unterrepräsentiert. Das änderte sich im Verlauf der Revolution massiv. Und auch die Zusammensetzung der Studienfächer, die gelernt wurden, änderte sich ganz erheblich, So studierten beispielsweise Mitte der 50er Jahre nur ungefähr 2% von 15.000 Studierenden Medizin. Bis Mitte der 70er Jahre steigerte sich dieser Anteil bei über 80.000 Studenten auf mehr als 8%. Und damit wären wir dann auch direkt bei einer kurzen Betrachtung der der Gesundheitsreform. Kurze Einwand noch vielleicht. Ein wichtiger Punkt ist sicher auch, dass vorher war es ja formal umsonst gratis, das ganze Bildungssystem. Aber wir hatten ja gehört, dass da zum Teil Bestechungsgelder gezahlt werden mussten. Da kann man schon sagen, dass das mit der Revolution auch weitgehend verschwunden ist. Virgen del Pino, que hoy es mi ruego, lo que te pido frente a tu altar. Por esa dicha que me proporcionas, de rendirme a tu estampa y poderte cantar. De rendirme a tu estampa y poderte cantar. Virgen del Pino, por tu tradición, que los terorenses sean como son. Virgen del Pino, Virgen sagrada, que con tus miradas no siembras tu amor. Que con tus miradas no siembras tu amor. Virgen del Pino, que hoy es mi ruego, lo que te pido frente a tu altar. Por esa dicha que me proporcionas, de rendirme a tu estampa y poderte cantar. De rendirme a tu estampa y poderte cantar. Virgen del Pino, por tu tradición, que los terorenses sean como son. Virgen del Pino, Virgen sagrada, que con tus miradas no siembras tu amor. Que con tus miradas no siembras tu amor. No siembras tu amor. No siembras tu amor. No siembras tu amor. Ich habe da letztendlich, wenn wir zur Gesundheitsreform kommen, eine ganz nette Anekdote gelesen. Ein Arzt, der von Havanna auf zur ländlichen Gesundheitsversorgung abgestellt wurde, also so einen mobilen Arztdienst eingerichtet hat, wurde von einem Kubaner zu seiner Frau gerufen, die schwanger war und wo die Wehen eingesetzt hatten. Da ist er dann, was weiß ich, durch den Dschungel irgendwie 2-3 Stunden hingelaufen, hat der Frau bei der Geburt geholfen. Und dann, als er gerade wieder gehen wollte, sagt der Kubaner zu ihm hier, ob er die Unterstützung nicht vielleicht morgen zahlen könnte, weil die seine Kuh gekauft haben, die er dafür verkauft hatte, würden auch erst morgen zahlen. Da hat der Arzt dann so hingeschrieben, das wäre ganz typisch gewesen, irgendwie so, die Leute glauben alle, man muss für ärztliche Versorgung bezahlen, und er hat ihm dann halt klar gemacht, dass die Revolution ihn geschickt hat und dass das für umsonst gewesen wäre, also dass er nichts bezahlen bräuchte. Ja, und das kennzeichnet in der Form dann die zunächst mal primäre Errungenschaft irgendwie der Gesundheitsreformen in Kuba direkt nach 1959, nämlich eben die kostenfreie Versorgung der Bevölkerung. Dazu muss man wissen, dass vor 1959 die Hälfte von 6.000 Ärzten, die in Kuba praktizierten, sich in der Hauptstadt Havanna konzentrierten, und je weiter weg auf dem Land dann dies eben überhaupt nicht mehr gegeben war, beziehungsweise von den entsprechend armen Menschen halt auch nicht bezahlt werden konnte. Die kubanische Revolution nahm dann den Angriff, ein Gesundheitssystem aufzubauen, das flächendeckend auch die ländlichen Regionen versorgt, und setzte gerade legte sehr großen Wert auf Gesundheitsprophylaxe. Das alles führte dann letztlich dazu, dass Seuchen wie Malaria oder Gelbfieber recht schnell ausgerottet werden konnten, Infektionskrankheiten wie Diphtherie und Typhus sehr stark reduziert werden konnten, die typische Arme-Leute-Krankheit schlechthin, Tuberkulose, kaum noch auftrat, Kinderlähmung bereits auch schon in den 60er Jahren ausgerottet wurde, und bei all diesen Dingen, die gerade eben die Prophylaxe in der Gesundheitsvorsorge Gesundheitsversorgung betrafen und hygienische Maßnahmen. Da muss nochmal darauf hingewiesen, dass dabei eben die Federación de Mujeres Cubanas eine sehr große Rolle spielte. Aber auch beispielsweise im Bereich der Industriearbeiterschaft war es so, dass da Anstrengungen unternommen wurden, eben eine solche Routinekontrolle hineinzubringen. Alle 2 Jahre gehen Industriearbeiter in Kuba zu vorbeugenden Gesundheitsuntersuchungen in gefährdeten Berufen, etwa im Bergbau, dann auch entsprechend öfter. Eine andere, ja, sehr häufig zitierte Zahl, die Qualität des kubanischen Gesundheitssystems kennzeichnet, betrifft dann die Kindersterblichkeit, liegt in Lateinamerika weit zwischen 10% und 4,2%. In Kuba war die schon bis in die 70er Jahre hinein auf 2,6% gesenkt, was damals, wenn man es beispielsweise mit dem Wert der weißen US-Amerikaner vergleicht, wo der bei 2,0% lag, schon eine recht eindrucksvolle Leistung war. Ähnlich günstig auch beispielsweise der Anstieg der Lebenserwartung, die 1959 nur 55 Jahre betrag und bis Mitte der 70er Jahre bereits auf 70 Jahre angestiegen war. Ja, und nachdem wir mit einem Beispiel zum Beginn der Gesundheitsversorgung im Verlauf der kubanischen Revolution begonnen hatten, dann jetzt abschließend auch noch ein Beispiel, was belegen soll, dass eben auch nicht nur diese Grundversorgung geschaffen wurde, sondern dass dann im Verlauf der Jahre auch weitergehende Leistungen dort. Ja, also ich erzähle einfach weiter. Und zwar in den 70er Jahren war in Kuba das Krebsvorsorgesystem für Frauen so weit ausgebaut, dass jede Frau eine sehr umfangreiche Krebsvorsorge machen kann, wenn sie das möchte, jede Frau. Und wenn das in Großbritannien in der Art und Weise und in dem Umfang stattfinden würde, würde das großbritannische Gesundheitssystem einfach zusammenbrechen. Also ein sicher auch wichtiger Punkt, dass die Leute in Kuba weniger krank waren oder gesünder gelebt haben, war auch Wohnungsbauprogramm, das kann man so sagen, dass das Ersetzen von den Schilf- und Blechhütten auf dem Land durch feste Bauten, durch richtige Häuser für die Leute schon eine deutliche Verbesserung auch der hygienischen Zustände gebracht hat. Auch in den Städten, und da sind wir jetzt beim Thema Stadtreform, wurden Neubauten gemacht, da komme ich dann gleich noch dazu. Aber der wichtigste Punkt, den ich eben vorwegschieben wollte, ist, dass für die Mehrheit der Wohnungen die Mieten um 50% gesenkt wurde. Das heißt, alle nett luxuriösen Wohnungen hat sich die Miete sofort halbiert. Das bedeutet dann wiederum, wir haben es vorher bei Fidel Castro in dem Zitat gehört, dass die Mieten sehr viel Einkommen verschlungen haben, und das ist natürlich dann später etwas anders. Übrigens, teure Wohnungen wurde der Mietpreis entsprechend weniger gesenkt. Also ab 100 Pesos nur 40% und wenn es noch teurer war, 30% Mietsenkung. Dazu kam, kann man sagen, dass alte Kasernen und Villen von Menschen, die ins Exil gegangen sind, das hat dann die Verbindung zur Bildungsreform wiederum, zu Schulen und Internaten gemacht wurden. Beispielsweise die Kaserne in Santiago de Cuba, die Moncada-Kaserne, wo 53 der Angriff drauf stattgefunden hatte, ist heute eine Schule und ein Internat. Zudem ist schon 59 ein Ministerium eingerichtet worden zur Rückübertragung illegal erworbenen Eigentums. Da ist neben Land und Schmuck und sonstigen Sachen, die eben illegal sich angeeignet wurden von irgendwelchen Leuten, auch bis Ende 59 etwa 2000 Gebäude zurückgegeben worden an die rechtmäßigen Eigentümer, Eigentümerinnen. Es gab sicher einen Punkt, wo es nicht geklappt hat, die Stadtreform, nämlich man hat versucht, die Viertel, die sehr unterschiedlich bewohnt wurden, also die ärmeren Viertel wurden eher von schwarzen Menschen, Afrokubanerinnen bewohnt, während die reicheren von weißen Menschen bewohnt wurden. Entschuldigung. Diese Segregierung der Stadtviertel sollte verändert werden, hat aber nicht geklappt. Also das ist so, dass in den reichen Vierteln heute nach wie vor noch weiße Leute wohnen und dass in den ärmeren Vierteln eher schwarze Leute wohnen. Zum Beispiel in Havanna, im Zentrum, alten Stadtzentrum von Havanna, wohnen überwiegend Afrokubanerinnen und Afrokubaner. Dazu muss man auch sagen, dass die Wohnungsbauprogramme keine Wohnungsrenovierungsprogramme waren. Die Wohnungen in Havanna selbst, in Alt-Havanna, die alten Wohnungen, sind nicht renoviert worden und ziemlich runtergekommen. Also man kann heute schon dazu sagen, dass das relativ ungesunde Wohnverhältnisse dort sind und dann wieder eher ärmere Leute und eher dunkelhäutige Leute trifft. Das geht sogar so weit, dass wenn man durch Havanna läuft, heute man auch zusammengebrochene Häuser sieht, die richtig zusammenkrachen eben. Die Neubauten in den Städten waren zum Teil Plattenbauten, die kennen wir hier ja auch, aus der DDR vor allem, aber auch im Westen hat man die ja mitgekriegt, so Hochhäuser, hochgezogene Teile. Die sind aber deutlich besser als die Altbauwohnungen, also sie sind besser abgedichtet, nicht so feucht und so weiter. Sicher bedeutender und mit mehr Folgen als die Stadtreform waren die Reformen im Bereich der Erwerbsarbeit, der Lohnarbeit und so. Das ist auch ein relativ breites Feld. Man kann darunter fassen zum Beispiel die Umschulungsprogramme für Prostituierte, nachdem die Prostitution verboten war 1959. Auch in der Landwirtschaft gab es da eine ganze Menge Reformen, zu denen kommen wir später noch. Ich will ein paar andere Punkte vor allem zur industriellen Produktion erwähnen. Ein Punkt ist, dass die Gewerkschaften gestärkt wurden, also die Position der Gewerkschaften auch innerhalb der Betriebe. Das hatte dann auch zur Folge stärkere Gewerkschaften und mit Unterstützung von der Regierung hatte zur Folge, dass die unteren Lohngruppen deutlich angehoben wurden. Um etwa 50-30% mehr Lohn gab es für die ärmeren Leute. Ebenso wurde angestrebt, statt kurzfristigen saisonalen Arbeitsverträgen eben langfristige Arbeitsverträge abzuschließen. Und die Sozialleistungen sollten verbessert werden bzw. eingeführt werden. Also dazu zählt zum Beispiel Urlaubssachen, Krankengeld, was halt so Sozialleistungen sind. Das war so, dass da natürlich bei den Leuten, bei den Managern, bei den Reichen, denn die Betriebe gehört, einiger Unmut bis Widerstand sich durchgesetzt hat oder umgesetzt hat, ist klar, es vermindert ja die Profitrate, sodass schließlich man sagen kann, dass die Reformen anfänglich nicht so umgesetzt wurden in den Betrieben, wie das die Regierung gewünscht hatte. Das führte dann, nachdem die Verhandlungen im Prinzip gescheitert waren oder nicht zum Erfolg zu führen schienen, führte das dann zu einer Verstaatlichungswelle großer Betriebe, vor allem im Sommer 1960. Da wurden US-amerikanische und kubanische Betriebe verstaatlicht, auch ein paar andere, aber vor allem die, das ist zum Beispiel einige Zuckerplantagen wurden verstaatlicht, die Telefongesellschaft, die in US-amerikanischer Hand war, die Eisenbahngesellschaft, Bergwerke und Raffinerien. Raffinerien will ich kurz als Beispiel noch rausgreifen. Es war so, dass relativ zügig, also etwas mehr als eineinhalb Jahre nach dem Erfolg der Revolution, die das Embargo schon eingesetzt hatte, der USA gegen Kuba. In Zusammenhang damit ist auch natürlich kein Öl mehr geliefert worden nach Kuba von USA aus. Deswegen hatte schon die kubanische Regierung Öl aus der Sowjetunion gekriegt und die Raffinerien, die vorwiegend in US-Hand waren, haben sich einfach geweigert, das Öl zu verarbeiten. Und daraufhin wurden eben die Raffinerien verstaatlicht, weil man ja das Rohöl nicht irgendwie im Auto verfahren kann. Insgesamt kann man sagen, dass die wirtschaftliche Veränderung eine Umorientierung weg von der ausschließlichen Abhängigkeit vom Zucker darstellen sollten. Im industriellen Bereich gab es auch in den ersten Jahren, so 1959 bis 1962, enorme Wachstumsraten, die bis zu 42%, die wären für heutige Verhältnisse ja natürlich traumhaft. 42% Wachstumsraten, also ein scheinbarer Erfolg. Man muss auch noch dazu sagen, dass so ab etwa 1963 sich eine Wirtschaftspolitik nach kommunistischem, marxistischem, leninistischem Muster durchgesetzt hat, die dann doch einiges anderes war als die vorherige, die wir aber jetzt hier einfach mal auslassen. Für die kubanische Revolution war eines der wichtigsten Anliegen eine erste Agrarreform. Das war deswegen notwendig, weil die kubanische Agrarstruktur vor 1959 einen sehr, sehr bipolaren Charakter hatte. Das drückt sich dadurch aus, dass von den Großbetrieben, die mehr als 403 Hektar hatten, dass diese fast 75% der Landfläche bewirtschafteten und die anderen 25% sich auf viele kleine Betriebe verteilten, die zum großen Teil in verschiedensten Pachtverhältnissen standen. Mit der ersten Agrarreform, die im Mai 1959 durchgeführt wurde, sollten diese Großbetriebe, die auch als Latifundien bezeichnet werden können, zerschlagen werden. Viele von denen befanden sich im ausländischen Besitz und waren vornehmlich bei der Zuckerrohrproduktion und bei der Rinderzucht zuständig. Diese sollten in Kooperativen umgewandelt werden, bei denen die Landarbeiter selbst die Führung übernehmen sollten. Ich greife jetzt schon ein bisschen voraus, denn der Erfolg dieser Kooperativen war bescheiden, wenn nicht gar, es gab eigentlich keinen Erfolg. Die Struktur der Latifundien war zerschlagen worden, die Führungseliten waren geflohen und die Landarbeiter waren nicht in der Lage, den Betrieb rentabel zu führen, sodass sie schon ab 1960 nach und nach in Staatsbetriebe überführt worden sind. Auf der anderen Seite war ein zweites Ziel der ersten Agrarreform, die Kleinbauern in den Besitz des von ihnen bearbeiteten Landes zu bringen. Letztendlich profitierten etwa 100.000 Kleinbauern davon. Sie durften bis zu einer Höhe von 67 Hektar Land zu ihrem eigenen dazu kaufen oder die Landarbeiter, die vorher auf einem Latifundium eine Fläche in Pacht bearbeitet hatten, denen wurde dieses Land nun in Besitz überschrieben und sie durften ebenfalls Flächen dazu kaufen. Wir haben also jetzt eine Agrarstruktur, die geprägt ist von einem großen staatlichen Sektor und auf der anderen Seite einem erstarkten Kleinbauernsektor, der allerdings noch weiter diversifiziert ist in diese vielen neuen Kleinbauern und die weiterhin bestehenden Mittelbetriebe, die bis zu 402 Hektar oder in Ausnahmefällen größer waren. Und genau in dieser Gruppe von den Mittel- und Großbauern, da war das Potenzial der konterrevolutionären Bewegung recht groß, was auch ein wesentlicher Grund dafür war, ein zweites Agrarreformgesetz zu erarbeiten, in dem der Hauptpunkt der folgende war, die maximale Besitzgröße von 403 Hektar auf nur noch 67 Hektar zu verringern. Für die Staatsbetriebe gab es da erstmal keine weiteren Veränderungen, aber ein großes Ziel ab 1963 war, die Zuckerproduktion wieder zu erhöhen. Bis dahin hatte man versucht, die Produktion zu diversifizieren, um vor allem die schlechte Nahrungsmittelversorgung zu verbessern und hatte gehofft, dass dies gerade durch die Kleinbauern bewerkstelligt werden könnte. Dazu waren diese allerdings nicht in der Lage, weil sie ihre Betriebe nicht mechanisieren konnten. Also sollten das über die Staatsbetriebe nun passieren, die auch verstärkt in den Anbau von Nahrungsmitteln einbezogen wurden. Also nicht nur Rinderzuchtbetriebe und Zuckerrohranbau, sondern auch Nahrungsmittelanbau. Jetzt wurde auch damit begonnen, die Kleinbauern dazu zu bewegen, verstärkt ihre Flächen in die Staatsbetriebe zu integrieren. Bis 1970 haben 30.000 Bauern davon Gebrauch gemacht und wurden dadurch in der Regel zu Staatsfarmarbeitern. In der Folge stellte sich allerdings heraus, dass die Arbeitsanreize wohl nicht groß genug waren und die Agrarproduktion insgesamt zurückging oder stagnierte. Man versuchte dann, besonders in den staatlichen Betrieben, die Produktion zu mechanisieren durch den Einsatz von Traktoren und Maschinen und auch über chemische Mittel zu erhöhen. Und da war natürlich dann die Zusammenarbeit mit der Sowjetunion besonders wichtig. Gut, es war dann auch so in 70er Jahren, späte 60er, 70er Jahren die genau. Zusammenarbeit mit der Sowjetunion. Und sicher ist auch ein Punkt, dass die Agrarreformen nicht so durchgeführt werden konnten, wie das eigentlich geplant war, dass ja Leute in die Stadt abgehauen sind. Also so eine Landflucht hat eingesetzt von der landwirtschaftlichen Arbeit in die industrielle Arbeit, oder? Das war ein sehr wichtiger Punkt. Das war auch immer ein chronisches Problem der kubanischen Agrarwirtschaft, der Arbeitskräftemangel, vor allen Dingen in den Staatsbetrieben. Nachdem wir jetzt im Laufe der ganzen Sendung uns sehr auf die Zeit um 1959 konzentriert haben, wollen wir uns jetzt zum Abschluss der Zeit ab etwa 1989 einen kurzen Überblick geben. Und zwar wird es als Periodo Especial benannt und es bezieht sich vor allem darauf, weil es sehr große ökonomische Schwierigkeiten in der kubanischen Gesellschaft damals gab. Ja, und da wollen wir uns euch kurz was erzählen. Ja, vielleicht der eine Punkt im Bereich der Landwirtschaft. Hier war Kuba natürlich sehr abhängig von den Versorgungslieferungen, besonders Treibstoffen und Düngemitteln der Sowjetunion. Die blieben jetzt weg. Insofern war man gezwungen, auch hier eine Reform einzuführen. Und diese wird als dritte Agrarreform bezeichnet. Da wurden auf der einen Seite die riesigen Staatsbetriebe verkleinert und als Kooperativen in Kooperativen umfunktioniert. Die Erwartungen, die damit verbunden waren, sind allerdings bis heute nicht erfüllt worden. Auf der anderen Seite kam man darauf, Familienbetriebe wieder zu stärken und auch neue zu schaffen. Und das vor allen Dingen bei den Kulturen Kaffee, Kakao und besonders Tabak, die für den Export sehr wichtig sind. Und da hat man auch Erfolge gehabt in den letzten Jahren. Ich sage da noch was zu neuen Entwicklungen zum Rassismus. Es ist so, dass mit dem Tourismus, der ja seit Periodo Especial Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre wieder eingesetzt hat, auch der Rassismus wieder verstärkt in Kuba zu beobachten ist. Allerdings muss man sagen, im Gegensatz zu gleich der direkt nachrevolutionären Zeit, gibt es jetzt auch heftige Diskussionen um den kulturellen Stellenwert von afrokubanischer Kultur und Musik. In Bezug auf Frauen ist es, denke ich, wichtig zu sagen, dass man sich in der Zeit vor der Periode especial vor allem auf die ökonomische Eigenständigkeit von Frauen bezogen hat und da auch ganz wichtige Schritte eingeleitet hat und dass man im Zuge der Periode especial sich schwerpunktmäßig darauf verstärkt hat, zu schauen, wie man das Bewusstsein der Menschen in Kuba verändern kann, weil man da große Mankos erkannt hat. Und als zweites, denke ich, ist ganz wichtig zu sagen, dass mit Einführung der Dollarmärkte wieder verstärkt oder beziehungsweise neu wieder Prostitution angefangen hat, vor allem in Havanna. Bei all diesen Problemen, die man da jetzt aber halt sicherlich auch noch sehr viel ausführlicher behandeln könnte und wohl auch müsste und sollte, gilt es trotzdem auch festzuhalten, dass sich die kubanische Gesellschaft bisher sehr stark müht, die Errungenschaften, die eben beispielsweise bei so zentralen Sachen wie der Bildungsfrage oder bei der Gesundheitsversorgung gemacht worden sind, auch aufrechtzuerhalten, was natürlich eben aufgrund fehlender Finanzen natürlich mit einer Vielzahl von Problemen behaftet ist, aber nichtsdestotrotz wird sich eben darum bemüht. Bueno, wir sind am Ende der Sendung angelangt, die Zeit drängt. Auch nach 2 Stunden Sendung zur Revolution in Kuba haben wir eine ganze Menge Themen nett angeschnitten oder es war viel zu knapp. Ich gebe jetzt einfach mal so ein bisschen das Mikrofon rum, um mitzukriegen, was denn gefehlt hat. Ja, also mir fällt da als allererstes ein, die Menschenrechtsverletzungen, die in Kuba doch an der Tagesordnung sind. Vielleicht nicht in erschreckend großem Maß, aber sind zu kurz gekommen bei uns. Was auch überhaupt keine Berücksichtigung fand, waren andere Lebensformen wie Lesben und Schwule. Wir haben nicht geredet über die versprochene Frage der Steuern, des Wetters und der breiten Straßen. Die internationalen Einbindungen und Auswirkungen der kubanischen Revolution sind auch deutlich zu kurz gekommen. In der Summe ist natürlich der Machismo als eine grundsätzliche Haltung in Kuba auch viel zu kurz gekommen auf der analytischen Ebene. Das ist jetzt etwas überraschend. Vergiss es. Wir haben nicht über Kunst geredet, wir haben nichts irgendwie über Fragen der Umwelt erzählt. Wir haben ausgelassen, wie mit AIDS-Kranken umgegangen wird, auch ein heiß diskutiertes Thema. Wir haben den Umgang mit Behinderten nicht erwähnt. Und sicher gibt es noch ein paar andere Sachen, ne? Ja, wir haben viel zu wenig kubanische Musik gespielt. Bueno. Und was wir auch vergessen haben, ist natürlich die Auswirkungen in Hinsicht auf Biotechnologie, also was ja als eine Säule in der neuen kubanischen Wirtschaft durchaus positiv besprochen wird. Und die Schäden des Tourismus natürlich. Sí, claro. Und über unsere Macken. Schluss. Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten 3 Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.